Auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body. Wir sind auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body. Alles geht und war. Ich weiß, das früher habt ihr noch gelacht. Heute gibt's kein Einlass. Wir sind auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body. Ich meine Juice in den Body. Ich hab nur zwei Dinge drin im Kopf. Und das ist Honey Money. Ich war davon bis Sachi Sachi. Ich mach Party mit der Squad. Unterwegs im Tourbus schieße Hatern ins Gesicht. Bis ihr Face aussieht wie Humus. Alles Husus, Leute. Die versuchen Gio-Digi aufzuhalten. Die Kette, der Bucket, der Fame und die Bitch ist der Grund, warum wir auffallen. Fick eine Slut, stapel die Scheibe. Bleib da smart, geht in die Scheibe. Ich bin dahinter mit zwei Groupies. Zähl auf mega nice Booty. Fick deine Bitch auf der Rückbank. Wenn du kommst, kriegst du ne Rückhand. Über 220 km/h, wir schnallen uns nicht an. Meine Kette scheint wie Lichter, keine Klage, kein Richter. Husten das Jüngling, Weltkulturerbe, ein wichtiger Dichter. Auf dem Sweater, überall Pferde, Glow-Up-Gang, keine Kerze. Du siehst uns auch schon aus der Ferne, bitte ich übernehm die Erde. Dirty Pendable Fernseher, trag entfernt in die Bandana. Diamonds yellow like banana, meine Bitch ähnelt Rihanna's. Wir sind auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body. Wir sind auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body. Alles geht um Bar. Ich weiß, das früher habt ihr noch gelacht. Heute gibt's kein Einlass. Wir sind auf dem Highway, auf der Jagd nach Money. Nach der Show spritzt sich der Bitch die Juice in ihren Body.